was gibt's da geblieben, in denen die es nicht schlechter gehen kann, wo dich alles ankommt und die alles wehtut, von der Gesundheit gequält, doch der Stimmungsdienst.